Guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Aus gegebenem Anlass hören Sie nun Irgendwas ist doch immer, der Podcast mit René und Stefan. Hallo und herzlich willkommen zur 26. Ausgabe vom Podcast Irgendwas ist doch immer, der Podcast mit René und Stefan. Und hier ist der Mann, der Hertha BSC in die Champions League bringen wird. Hallo René. Ja, herzlich willkommen an den mobilen Empfangsgeräten, auch von mir, zur Ausgabe Nummer 26. 26. Ja, und du hast jetzt gerade den Eindruck vermittelt, dass ich mich für Fußball interessiere. Das möchte ich erstmal vehement abstreiten. Genau, nur für Frauenfußball natürlich. Aber wenn du schon beim Klinsmann bist, was hat die BVG in den sozialen Netzwerken von sich gegeben zu dem Thema? Warte mal, oh Gott, ich habe es gar nicht mehr so genau im Kopf irgendwie. Nicht, dass es ein Witz ist für nachher. Nee, ist es nicht. Ich versuche es nochmal ins Gedächtnis zu rufen. So kurz nach dem Einstieg zurücktreten. Jürgen Klinsmann wäre der perfekte Fahrgast, so in die Richtung. Ja, genau, richtig, ja. Ja. Das war der Spruch. Ein leidiges Problem, einsteigen in die Bahn und gleich an der Tür stehen bleiben. Ja, das ist ja nicht nur in der Bahn ein Problem, sondern auch an Rolltreppen. Stimmt. Oder an Ausgängen. Ja. Richtig. Ja, aber wir haben natürlich wieder ein pickepackevolles Programm, René, weil wir wollen ja nicht über Fußball reden, das wäre langweilig. Wir reden heute über das Thema Spiele. Richtig. Aber und vielleicht kurz noch, bevor wir ins Thema einsteigen. Heute ist der 23. Februar 2020. Ach, René und sein Kalender. Das ist schlimm. Ja, das ist nur fürs Protokoll. Schlimm. Ja, aber ich korrigiere mal. Heute ist der 13. Februar, nicht der 23. Ach so, siehst du. Es macht aber nichts. Also heute ist, ich wollte eigentlich 13. sagen. Das schneide ich auch nicht raus. Ja, wunderbar. Und wir haben heute eine Neuerung. Zwei Neuerungen. Die eine... Die kriegt ihr nicht mit. Stefan moderiert heute im Stehen. Richtig. Und natürlich nicht. Ich halte mich an den schlauen Satz von Finn Kliman, der sagt, wenn man etwas im Sitzen tun kann, dann soll man es auch machen. Ah, okay. Genau. Ja. Das gilt übrigens für Handwerker, dieser Spruch. Ah, verstehe. Hast du dich denn sprachlich warm gemacht heute? Ich habe mich sprachlich warm gemacht, genau. Ich habe... Hast du nochmal einen Zungenbrecher von dir gegeben? Versuch heute das Nasale. Okay. Ja, mal gucken, wie das so ankommt da draußen. Aber soundtechnisch, genau, das ist nämlich die zweite neue. Also erstmal, diese Moderationssituation stehend und sitzen, wenn wir jetzt in einem Raum wären, fände ich das super witzig. Genau. Könnte man ja zusammenschneiden, bis wir beide von einer grünen Wand aufnehmen und dann machen wir dahinter so Meere, so ein Meer, so ein Strand oder so. Ne? Und dann sieht das bestimmt total witzig aus. Ja. Eine andere Neuerung, zu der kommen wir gleich. Erstmal vorneweg, Marc, vielen Dank. Ja. Das war wieder eine hervorragende Ankündigung unseres Podcasts. Wir haben noch ein paar andere Leute. Unglaubliche Stimme. Ha? Super, top. Und ich finde es auch thematisch ganz gut. Ja. Hat mich ein bisschen an Marius Sixtus erinnert. Ich weiß nicht, kennst du den? Marius Sixtus? Sagt der hatte, mir nix. Nee. Der hatte vor vielen Jahren, als das mit dem Podcasting losging, Videopodcast, hatte der auch einen Podcast. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Und der war auch so auf alte Fernsehart gemacht und der ist dann von den Öffentlich-Rechtlichen übernommen worden. Ich glaube, beim NDR oder WDR. Ich weiß nicht mehr, wie sein Podcast hieß. Ja, vielleicht Mario wird Marc ja auch entdeckt. Gucken wir mal raus, das schieben wir nochmal nach. Genau, also ja, vielen Dank dafür, Marc. Genau, tolle Sache. Wir werden aber auch noch andere Leute hören. Wir haben da noch einiges in der Pipeline. Ja, und wie gesagt, wir schauen mal in den nächsten Folgen. Vielleicht können wir Marc auch mal etwas intensiver interviewen, oder? Ja. Wir haben aber noch eine Neuerung. Und zwar aufgrund des Feedbacks, was wir erst am Ende der Sendung dann komplett machen werden, wenn da überhaupt noch welches ist. Wir werden den Soundteppich, den ihr jetzt noch im Hintergrund hört, werden wir jetzt ganz abrupt abschneiden. Und zwar? Auf den großen Knopf drücken. Wollen wir von drei runterzählen? Ja. Okay. Also, drei. Drei. Zwei. Eins. Zack. Weg ist er. Genau. Wir machen jetzt mal testweise ohne Soundteppich. Also wir werden den Soundteppich, ich sag mal so, für den Vortalk vielleicht noch da lassen immer. Und den Rest dann ohne Soundteppich. Wollen wir mal kurz hören, wie sich das anhört? Ohne. Hallo. Ja, du musst schon was sagen. Ey, jetzt können wir richtig leise reden. Ja, psst. Und wenn der Stefan am Ton richtig, wenn der Stefan richtig alles am Ton eingestellt hat, bin ich gerade auf eurem rechten Ohr. Und wenn ihr dann Kopfhörer aus dem linken Ohr rausnehmt, habt ihr das Gefühl, ich mache den Podcast ganz alleine. Nein. Genau. Das kann ich nur zurückgeben. Nehmt mal rechts raus und dann. Ja. Nein, das wird natürlich, wir sorgen dafür, dass ihr den Podcast so hören könnt, dass ihr die Umgebung noch ein bisschen wahrnehmen könnt. Und das macht man in der Regel so, dass man nur mit einem Ohr hört. So ist es. Halber ihr Podcast könnt also, ist nichts. Wir bestimmen quasi, was euer Lieblingsohr ist. Genau. Gut, dann, würde ich sagen, kommen wir zu unserem heutigen Top-Thema. Genau, und zwar schließen wir an die Folge 18. An die Ausgabe 18 ist das quasi jetzt die Fortsetzung. Da ging es ja schon mal um Spiele aller Art. Da haben wir ja wirklich aus dem Nähkästchen geplaudert, René. Haben uns ja in unsere Jugendzeit zurückversetzt und überlegt, wie fing das alles an? Was haben wir denn früher alles gespielt? Angefangen von Computerspielen zu Brettspielen, ja, weiß ich nicht, so Reality-Games gab es ja damals in dem Sinne noch gar nicht, so wie es in der heutigen Form üblich ist. Also wir haben auch ein paar Brettspiele vorgestellt, die aktuell sind, ne? Also sowas wie Exploding Kitten, Werwolf, Codenames, Munchkins, Monopoly und Kniffel. Ja, kann man alles nochmal nachhören. Und wir haben ja schon damals festgestellt, wir sind mit unserem Thema gar nicht komplett durchgekommen. Da gibt es noch Nachholbedarf? Nee, da gibt es einfach noch, wir brauchen mehr Zeit. Ja, die Zeit hat einfach nicht gereicht. Es ist so umfangreich und wir wollten ja einige Sachen intensiver vorstellen und sind gar nicht mehr dazu gekommen. Ja, ja. Wir haben zum Beispiel selbstgebastelte Spiele, darüber hatten wir gesprochen und ich habe tatsächlich ein Foto zugespielt bekommen von dem Harry Potter Monopoly Spiel. Ich werde es auf Instagram dann bei der nächsten Gelegenheit mal online stellen. Ich warte da auch noch auf ein paar schöne Detailaufnahmen. Das war genau eine Harry Potter-Version von Monopoly. Ah, cool. Ja, da gibt es ja diverse Editionen, ne? Ja. Gibt es eigentlich auch die Brexit-Version? Na, mit Sicherheit. Monopoly gibt es ja nun wirklich in allen Versionen. Ja. Die man sich nur ausdenken kann. Ja, klar. Da sind keine Grenzen gesetzt, ne? Von den Ideen her. Ja. Wir haben ja auch darüber gesprochen, dass wir eigentlich mal einen Spieleabend machen müssen. Den es ja noch nicht gegeben hat. So in der Form nicht, aber wir waren am 11. Januar 2020, waren wir, was grinst du da? Hast du extra im Kalender nachgeschaut? Habe ich extra im Kalender nachgeguckt. Ich möchte ja nur irre. Nicht, dass, stell mal vor, irgendwann ist dieses Spiel komplett out. Jetzt hört sich jemand diesen Podcast an und denkt, wir haben jetzt 2078 und denkt sich, Was für Typen sind das? Nee, der denkt sich, was für Typen sind das, die heute noch Magic spielen? Das ist schon seit 40 Jahren nicht mehr angesagt. Deswegen sage ich es einfach dazu. Also, wir haben uns am 11. Januar 2020 zusammen, du, ich und Vanessa, ich wollte jetzt fast sagen, die Showpraktikantin, die Showdekoration. Nee, darf man das sagen oder klingt das. Ist es frauenfeindlich? Nee. Das ist ja nett, egal. Dekoration ist ja was Schönes. genau. Wir haben uns zu einem Magic-Event begeben, und zwar zu einem sogenannten Open House. Wir hatten das im letzten Podcast, also im Nummer 18, ja schon geklärt, was das ist. Das ist quasi so ein Einsteiger-Event. Und Stefan hatte die Chance, das allererste Mal Magic zu spielen. Richtig. Und ich habe mich gar nicht schlecht geschlagen. Also, naja gut, ist natürlich jetzt schon wieder ein paar Wochen her, wo man nicht gespielt hat. Aber ich glaube, man kommt schnell wieder rein. Es ist aber, ehrlich gesagt, so aus meiner Sicht, ist es nicht unbedingt mein Genre, würde ich sagen. Nee. Da fehlt mir irgendwie die Genre. Meinst du Thematik oder meinst du von der Spielweise her? Na, würde ich fast beides sagen. Also so diese... es ist ja von der, wenn man so guckt, was auf den Karten drauf ist, ist es ja schon sehr speziell. Ne? Also ich bin zum Beispiel auch kein Fan von Harry Potter oder Herr der Ringe. Also bin ich das auch ist nicht? Überhaupt nicht mein Ding. Und das ist halt so ein bisschen, also man muss wirklich Fan von sowas sein. Ne? Ja. Also und, muss ich dazu sagen, da würde ich mich noch gar nicht zu bezeichnen. Ja. Okay, da muss ich dazu sagen, dass dieses thematische Feld um das Spiel Magic ist natürlich weit gestreckter als die paar Sachen, die du jetzt gesehen hast. Aber genau. Für mich nachvollziehbar. Ja. Also im Mittelpunkt stehen natürlich diese Goblin-Ritter und Elfen. Genau. Ja. Aber es ist ja genau das Konzept. Wenn du lange dabei bist und diese Events mitmachst, verdienst du dir ja auch neue Karten und kannst sozusagen dein Repertoire bereichern. Das ist ja, also glaube ich, macht ja auch dieses Spiel aus, ne? Genau, also da kommen mit jedem Set, das sind immer so halbe Jahresabstände, kommen um die 200 bis 300 neue Karten dazu. Wir waren ja nun bei einem Event, was eine Woche vor einem sogenannten Pre-Release lag, also vor der Neuerscheinung von so einem Set mit 260 Karten, knapp 260 Karten in dem Fall. Und ja, da gibt es dann immer Neues. Da muss man aber wirklich auch die Spielweise lieben. Ausführlich haben wir das Magic ja besprochen im einen der vorangegangenen Podcasts. Könnt ihr euch nochmal anhören. Und der Trailer für diese Ausgabe des Podcasts, den es bei Instagram zu sehen gibt, da ist dann mal ein bisschen Bildmaterial von unserem Event. Mhm. Hast du den schon gesehen, den Trailer? Den habe ich noch nicht gesehen, nein. Ah, okay. Welchen mehr wenn ihr mal Stefan wieder sehen wollt, dann guckt euch den Trailer an. Knapp eine Minute lang seht ihr dann so ein bisschen, wie das da gelaufen ist bei dem Event. Da seht ihr, wie ich René geschlagen habe. Richtig, ja, das ist auch ein gutes Thema. Das habe ich mir gemerkt einfach, das habe ich nicht vergessen. Das glaube ich. Ja, die nächsten Erfolge, Stefan, Erfolge muss man feiern und Erfolge muss man sich vor allem im Hinterkopf behalten. Das stimmt. Ja. Für die Leute unter euch, die das Thema Magic interessiert, den kann ich schon mal sagen, dass es im April, warte mal, ich gucke gerade nach, im April ist es wieder soweit und zwar Pre-Release ist am 17. April 2020 und der offizielle Erscheinungstermin des neuen Sets am 24. April. Ja, das sind immer kurz nach Ostern. Drei Tage, an denen man, also Freitag, Samstag, Sonntag, an denen man die Möglichkeit hat, eben sich günstig so ein Paket zu kaufen und dann mit diesem Paket in ein Turnier zu gehen und das mit vielen Leuten, die sehr offen für Neueinsteiger sind. Macht eine Menge Spaß. Also ich mache das jetzt seit, ich weiß gar nicht, seit wie vielen Jahren. Ich habe hier... Ja, vor allem ich komplett glaube, mit der Family, oder vier, ne? Die ganze Family hast du da in den Bann gezogen. Genau, also wir kommen da immer als Viererpack, kommen wir da immer eingeritten. Ja. Ja, und genau. Wollen wir nochmal sagen, wo der Laden ist? Also der Laden, der ist in Lichtenrade in Berlin. Es ist so, es gibt in jedem Stadtbezirk, wenn man Glück hat, also in Berlin ist es so, findet man einen Laden, der sich so mit der Thematik auseinandersetzt und dann meist noch andere Rollenspiele im Angebot hat, sowas wie Warhammer. Ein richtiger Spieleladen. Pokémon, ja. Also die meisten Läden haben schon so mehr so die abgefahrenen Spiele, also in so einem reinen Brettspielladen. Na doch, obwohl Brettspiele haben die auch immer. Ja. Also lohnt sich mal zu gucken, ist eine coole Atmosphäre, sind vor allem wirklich coole Leute und das möchte ich nicht am Laden festmachen. Mhm. Naja. Ja. Also bin ich gespannt. Also du bleibst weiter dabei und mal sehen. Vielleicht komme ich das ein oder andere Mal nochmal mit oder wir spielen es mal so nochmal. Ne? Ja, oder wir spielen mal was anderes. Ne? Dann Haken ran an Magic. Das hast du jetzt auch mal erlebt. Auf jeden Fall. Ich kann ja immer noch, also ein Brettspiel für den Spieleabend, den wir machen können, was ich im Moment gern spiele, ist Flügelschlag. Ich bin ja ein kleiner Hobby-Ornithologe und da passt dieses Spiel sehr, sehr gut. Das da habe ich jetzt fast einen Spruch auf den Lippen, aber ja, den sage ich nicht. Hau ihn der raus. Ist nicht jugendfrei. Nein. Ja. Ich kann es mir fast denken, Stefan. Ihr könnt es euch sicher auch denken, wenn ihr alt genug seid. Ja, genau. Du bist tierlieb. So könnte man es umschreiben. Und zu bestimmten Tierarten bin ich besonders gut. Ich merke, wir verstehen uns. Ne? Wir verstehen uns blind. Ich hab gerade festgestellt, mal so nebenbei, deswegen kann sein, dass ich gerade mal kurz weg vom Mikro war. Ich hoffe, man hat meine Uhr im Hintergrund nicht ticken hören. Die habe ich jetzt mal weggepackt. Musstest du dich jetzt kurz hinsetzen? Nee, kurz strecken. Ja. Wie, ja. Vielleicht solltest du dir so ein Stehhilfe, kennst du das? Ach, so ein Hocker, ja. Wo ein Stehhocker. Ja, so ein Stehhocker. Wie auf dem S-Bahnhof, ne? Diese, oder diese wie Gitter, in der U-Bahn seit neuestem. Hm, genau. Ach so, die Dinger, ja. Ja, das ist doch bequem. Ja. Passen mehr Leute rein in die Bahn. Gut. Wäre ja fast eine geile Überleitung zu dem nächsten Spiel, über das wir reden wollten, weil wenn da erstmal eine Menge Leute in die U-Bahn reinpassen, dann möchte man da irgendwann auch relativ schnell rauskommen. So sieht's aus. Das ist ja ein super Übergang, René. Perfekt, ne? Definitiv. Wir sollten eine Impro-Show machen, du. Ja, sowas wäre mal eine ultra coole Erfindung, gibt's ja noch nicht. Ey, und immer weiß noch, jetzt weiß immer noch keiner, wo die Überleitung hingeht. Deswegen werde ich es einfach mal ansprechen. Ich traue mich das jetzt mal anzusprechen. Wie heißt die Taste ganz oben links auf der Tastatur mit den drei Buchstaben? Hä, die heißt Exit? Escape. Ja, genau, es geht um Exit Games oder Escape Games oder Ausgangsspiele. Fluchtspiele, finde hier raus Spiele. Genau. Gut, das war jetzt nur frei übersetzt, ne? Das war sehr frei übersetzt, ja. Aber wie gesagt, also Exit Games oder Escape Games war halt ein Thema, was wir beim letzten Mal in der Folge 18, sage ich nochmal, nicht mehr anschneiden konnten, weil wir wollten euch ja noch ein Spiel vorstellen dazu, aber erstmal vielleicht ein paar Hintergründe, oder René? Ja, gerne. Erzähl uns mal ein bisschen was, wo diese Exit Games herkommen und was man dazu wissen muss. Also wie gesagt, Exit Games oder Escape Games, beziehungsweise gibt es ja auch den Begriff Escape Rooms, der ist ja auch sehr weit verbreitet. Das sind im Prinzip Spiele, die der Gattung Adventure Games angehören oder zuzuordnen sind. Das waren anfangs irgendwie nur Browserspiele, typischerweise so eine Point-and-Click gesteuerten Spiele im Browser. Aber mittlerweile gibt es daneben weltweit zahlreiche kommerzielle Umsetzungen als eine Art Gruppenspiel, bei dem Menschen in einer vorgegebenen Zeit in einem realen Raum Aufgaben oder Rätsel lösen müssen, um ein Spiel zu meistern. Das heißt, vorher waren die am Computer. Hast du mal ein Exit-Game am Computer gesehen, wie sowas aussieht? Ist es, dass man da einen Raum vor sich sieht und dann muss man da wild rumklicken, um irgendwelche Rätsel rauszubekommen, oder? Genau, also ich habe jetzt direkt keine Beispiele Namen irgendwie von Spielen im Kopf, aber ich kenne Spiele, wo man halt irgendwie in Räume geht, dann irgendwelche Aufgaben löst und dann wieder raus oder im nächsten Raum. Ich könnte mir vorstellen, dass sowas darunter auch zu verstehen ist. Also das wird ja damals noch in einfacher Form gewesen sein. Also ich habe tatsächlich mal im Netz geguckt und die Screenshots verraten, dass das wirklich schon eine Weile her ist. Es gibt aber auch aktuell, erinnere ich mich jetzt gerade, The Room. Ich weiß nicht, ob du von dem Spiel mal gehört hast. Das ist ein grafisch sehr aufwendiges Spiel, wo halt auch das Ziel ist, irgendwie Rätsel in einem Raum zu lösen, um dann Hinweise für das nächste Rätsel zu bekommen und letztendlich auch, um aus der Szenerie zu flüchten. Ist sehr empfehlenswert. Ich weiß gar nicht, ob es das so als kostenlose Variante gibt. Lohnt sich aber auf jeden Fall mal anzugucken. The Room ist Mehrteiler, auf iOS auf jeden Fall verfügbar, also für mobile Geräte, also iPhone und iPad. Also eine App sozusagen. Das ist eine App, genau. Okay. Macht eine Menge Spaß, schöne düstere Stimmung. Aber in der Realität ist es halt dann noch eine Ecke cooler. Ja. Warst du schon mal in einem richtigen Live-Game? Ich selber nicht, aber ich kenne welche und da kommen wir gleich nochmal genauer zu. Aber es ist schon interessant, dass sozusagen diese Spieleart schon ewig existierte, aber quasi der Begriff nicht wirklich weit verbreitet war, ne? Also hast du ein Jahr, seit wann das schon existiert? Also hier steht zum Beispiel der Urvater dieses Spielekonzepts. Also da gilt, irgendwie gibt es dieses Online-Spiel Crimson Room. Sagt dir das was? Nee. Und das hat der Japaner, oh Gott, jetzt helf mir, Toshimitsu Takashi aus dem Jahr 2004. Und Takashi, war das nicht Takashi Games oder hieß es nicht so? Takashi's Castle kenne ich nur. Castle, genau. Aber ist es auch so ein Fluchtspiel, oder? Naja, ja, weiß ich nicht. Also vielleicht ist Takashi einfach ein verbreiteter Name, wer weiß, was das bedeutet. Ich denke auch, das ist wahrscheinlich in Japan sowas wie Müller, Meier, Schulze oder so. Ja. Ne? Und bei diesem Crimson Room, da ist das Ziel, dass man einen Ort, an dem man gelangen muss oder an dem man gefangen ist oder an dem man, hier steht gefangen, ja, gefangen ist, den muss man natürlich verlassen. Also das klassische Exit-Game, Escape-Spiel, wie es eigentlich von der Theorie her ist. Und genau, jetzt kommen wir halt dazu, neben den Computerspielen entstanden irgendwann auch Umsetzungen als Gruppenspiel, ne? Und zwar als reales Gruppenspiel. Und das nannte man dann Live Escape Games oder Escape Rooms, wo diese Spiele stattfinden. Und die ersten Live Escape Games waren 2007 in Japan. Okay, also das heißt, also zu dem Zeitpunkt war es dann definitiv noch nicht in Deutschland. Weil nach meiner Wahrnehmung ist das nämlich auch eine relativ neue Erscheinung, also relativ jetzt auch schon seit einigen Jahren, aber doch schon etwas Frischeres. Genau, ne? Also ich sag mal, vor 10 Jahren hat man den Begriff, glaube ich, noch nicht so wirklich gehört. Ne? Das war jetzt wirklich erst die letzten Jahre, ne? Und also nochmal zum Konzept von diesen Escape Games. Kleine Personengruppen, die werden gemeinsam in einen Raum oder eine kleine Anzahl von Räumen eingesperrt und die müssen ihr Gefängnis innerhalb einer vorgegebenen Zeit mit Hilfe der darin versteckten Hinweise und Gegenstände wieder verlassen. Es gibt aber auch Anbieter, bei denen die Gruppen nicht eingesperrt werden, sondern eine Hauptaufgabe mit Hilfe von vielen aufeinanderfolgenden aufbauenden Rätseln innerhalb der vorgegebenen Zeit gelöst werden muss. Mhm. Also verschiedene Spielvariationen sozusagen. Ne? Ich habe übrigens in dem Zusammenhang, du kannst gleich weiter erzählen, hatte ich mich gefragt, warum macht man sowas eigentlich? Ne? Also warum hat man diesen Drang danach, weiß nicht, Rätsel zu lösen, Dinge zu managen, sich mit anderen zu messen, zu puzzeln? Also, weil das befriedigt ja schon irgendein Bedürfnis. Ja. Und ich glaube, da kommt jetzt auch gleich das Geheimnis, oder vielleicht tritt das Geheimnis zutage, warum Exit Games, also so eine Live Games, so was Besonderes haben. Ich glaube, du hast halt keine Konsequenzen, weißt du? Du begibst dich zwar in eine Situation, die dich herausfordern soll, aber nach dem Spiel ist die ganze Sache konsequenzenfrei. Also wenn man jetzt sagen würde, es geht um echtes Leben oder Tod, du musst in einer Stunde aus dem Raum raus sein. Ich weiß nicht, ob man dann da so eine Freude bei hätte. Aber so im Spiel, glaube ich, ist es schon ein schönes Gefühl, da so ein bisschen zu wetteifern und siegreich zu sein. Genau, also klar, zum einen ist es dieser Unterhaltungsaspekt, ne? Und du verbringst Zeit mit deinen Freunden. Es wird ja auch öfter als Team-Event angepriesen, also auch für Firmen quasi, so eine teambildende Maßnahme. Aber wie du schon richtig sagst, es ist sozusagen der Kniff, dass man im Prinzip muss man zusammen ein Rätsel oder irgendwelche Challenges lösen, um weiterzukommen, und danach ist es halt vergessen quasi, wie du schon sagst. Und man kann ja jederzeit auch abbrechen, das ist ja auch möglich. Also von daher gebe ich dir da vollkommen recht. Wobei, würdest du so ein Escape Game mitmachen? Ah, du hattest ja schon mal eins. Ich habe schon mal gemacht, genau. Und richtig, ich ganz ehrlich, hab ich ja gesehen. Können wir gerne mal zusammen machen. Also ich würde es tatsächlich normal machen. Normalerweise mag ich so eine Teamspiele, so kommunikativ, Rollenspiel, sowas eigentlich nicht. Ist ja nicht der kommunikative Typ. Ja. Nee, nicht so, ne? Nee, vielleicht hat man auch irgendwann die Nase voll mit Kommunikation, keine Ahnung. Ja. Ich hab's aber tatsächlich zum Junggesellenabschied. Mir war das zu blöd irgendwie, dass ich den Junggesellen hier, weiß ich nicht, über den Alexanderplatz schleife mit einem Bierladen vor der Nase. Eigentlich wollte ich mich selber schützen. Und da hatte ich den Vorschlag eingebracht, man kann doch mal sowas machen. Und das hat ganz gut funktioniert. Das ist super angekommen und hat tatsächlich auch Spaß gemacht. Und da gibt es ja auch viel eine große Themenreichvielfalt. Und in unserem Fall war es so, dass wir einem Russen irgendwie im russischen Mafia-Boss oder so Geld schuldeten. Und wir waren dann in einem Casino und mussten in dem Casino jetzt das Geld irgendwie zusammensuchen. Das war ganz witzig gewesen. Also es gibt gerade in Berlin ja dann noch das Thema Mauerfall, die letzten Tage der DDR und so. Also themenbezogen. Ja, richtig. Es gibt welche, die so, du musst aus einer Gefängniszelle ausbrechen. Das wäre ja so der Klassiker. Also da ist schon einiges vorhanden und wie ich gesehen habe, nicht nur in Großstädten wie Berlin, sondern halt auch in ländlicheren Gegenden. Klingt jetzt ein bisschen überzogen, aber ja, das ist keine Besonderheit mehr, so ein Escape Game in der Stadt zu haben. Und da hat man eine relativ gute Auswahl. Ja, also die schießen wie die Pilze aus der Erde, egal ob Großstadt oder Kleinstadt oder Dorf. Also man findet in der Nähe eigentlich immer irgendeinen Escape Room. Ne? Also ich hab hier auch noch einen interessanten Fakt. Also für die Leute, die jetzt Angst haben oder sagen, oh, ich traue mich da nicht eingesperrt zu werden, ich habe da eine Phobie. Ja, also letztendlich gibt es immer die Möglichkeit, dass man überwacht wird über Kameras und wenn man nicht weiterkommt, schreiten die entsprechenden Spielleiter ein. Oder man kann sich auch an die Spielleiter wenden, um Hinweise zu bekommen, wenn man nicht weiterkommt. Also da wird einem halt geholfen, dass man auf jeden Fall das Ziel erreicht. Und man muss auch dazu sagen, dass tatsächlich was für Jung und Alt, also da kann man auch in einer gemischt altrigeren Gruppe hingehen. Also für Teenager ist das genauso was wie für Ältere. Es gibt keine Altersbeschränkung. Sehr zu empfehlen. Ja, doch, eine gibt es ja, aber da kommen wir gleich zu. Ja, ihr könnt der Trailer zur aktuellen Folge, ein anderer Trailer, der zeigt mal so eine Szene aus. Wir machen schon, als wenn wir Fernsehbeiträge einspielen. die Mats ist leider nicht hier gegenwärtig. Die Mats ist in den Social Media Kanälen. Also bei Instagram werdet ihr. Ich frage mal kurz in die Regie. können wir das mal eben bei Instagram einspielen? also es gibt ein Video dazu, wo man so ein bisschen mal ein Escape Room sieht und wie das da so grob abläuft. Ganz kurz, um da mal einen Eindruck zu gewinnen, könnt ihr euch also anschauen, Instagram podcast.iidi. Irgendwas ist doch immer, ja, lohnt sich auf jeden Fall. Also ich muss sagen, wir haben in letzter Zeit auch richtig gute Videos am Start. René macht es immer ganz toll, das so aufzunehmen und das ist schönes Begleitmaterial zu unserem Podcast auf jeden Fall. Ja, wir versuchen die Lücke, die wir hier haben, das Visuelle, das versuchen wir zu schließen auf die Art und Weise. Genau, also ein Extended Podcast quasi. Genau. So, ich bin jetzt aber gespannt, was mit der Alterseinschränkung. Also erzähl mal ruhig weiter. Mich interessieren auch noch die Preise. Ja, das kommt auch noch. Jetzt erstmal noch mal ein bisschen zur Historie. Also in Deutschland begann Live Escape Games als künstlerisches Experiment der Performance-Gruppe Machina X. 2011 haben die ein interaktives Theaterstück 15.000 Grey oder 15.000 Grey auf Englisch auf dem 100-Grad-Festival sozusagen uraufgeführt und anschließend sind sie damit auf diversen Theaterfestivals aufgetreten. Also es hat quasi als eine Art Theaterstück angefangen und im August 2013 gab es quasi den ersten kommerziellen Anbieter und der hieß HintQuest in München, hatte der sozusagen den ersten Escape Room aufgemacht. Und wenn wir schon bei Zahlen sind, Anfang 2017 gab es in, wie viele Anbieter in wie vielen deutschen Städten, René? Verschiedene Anbieter? 2017. 2017, ja. Also möchtest du die Anzahl der Anbieter oder die Anzahl der Städte? Beides gerne. Also ich glaube, dass es in mindestens 50 deutschen Städten sowas gibt und in einer Stadt, sag ich mal, sind es im Schnitt bestimmt 5, 6 Anbieter. Soll ich das jetzt selber zusammenrechnen oder? Also ich bin so bei 300. Nee, okay. 300 also, Anbietern. Es sind, 2017 waren es 208 deutsche also, Anbieter. Guck mal, das war doch super nah. Ja, in 90 Städten. Wie viel? Und es gab 90 Städten, okay. 90 Städten. Also und insgesamt konnte man dort also 426 Spielräume zählen. Ja, man muss dazu sagen, dass jeder Anbieter natürlich nicht immer nur einen Raum hat, sondern mehrere Themen. Richtig. Und wirklich, also ich glaube wirklich, dass da für jeden was dabei ist. Also ich habe neulich einen Escape Room gesehen, der ist komplett weiß. Komplette weiße Wände, weißer Fußboden, weiße Decke und in der Mitte steht ein weißer Würfel, ein großer. Ja. Ich habe einen Escape Room gesehen, der sieht aus wie eine mittelalterliche Bibliothek. Auch super cool. Ja, also ich glaube, es lohnt sich da wirklich mal zu schauen. Auf jeden Fall. Wusstest du eigentlich, dass 2017 in Berlin der erste Virtual Reality, also auf Virtual Reality Techniken basierende deutsche Escape Room eröffnet wurde? Nee, was macht der? Das ist eine mit virtueller Welt wahrscheinlich. Du hast dann diese Brillen auf, ne? Ja. Head-mounted Displays. Okay, das kenne ich von Lasertag. Das gibt so, eine Lasertag-Spiele, wo du so eine virtuelle Brille auf hast und dann quasi im Virtuellen schießt. Doch, ja, mal gucken, also vielleicht machen wir das ja mal. Nee, wir machen mal ein richtiges, nicht in, so mit so einem digitalen Krempel. Wir machen einfach mal, das muss sich echt anfühlen. Ein echtes, natürlich. Sonst ist es ja nicht echt. Thema Preise. Also ja, genau. Ich wollte gerade fragen, wie viel Geld muss ich einstecken? Ich habe mal drei Städte rausgesucht als Beispiel. Also man kann sagen, die meisten Escape Games sind für 2 bis 8 Personen pro Raum. Je mehr Leute dabei sind, desto günstiger wird es natürlich. Beispiel Rostock habe ich hier eins von 69 bis 109 Euro, 2 bis 6 Personen. Ruhr, was, 109 Ruhrgebiet, Euro? Wenn du mit 6 Personen kommst. Durch 6? 100 durch 6 sind für jeden 15 Euro oder sowas, ne? Ja, kann hinhauen, ein bisschen mehr. Das klingt doch gut. Haut schon hin. Das ist doch ein okayer Preis. Im Ruhrgebiet 61 bis 144 Euro bis 8 Personen. Und in Berlin als Beispiel das Labyrinthum, vielleicht kennst du das. Nee, das sagt mir nichts. 66 bis 114 Euro, so was ich einfach mal kurz recherchiert habe. Natürlich alles ohne Gewähr. Und die Einschränkung Mindestalter, was sagst du? 13. 14 Jahre. Okay. Wenn man alleine kommt. Warte mal, ich muss mir mal eben die Lottozahlen notieren. Ich bin gerade so gut mit dem Schätzen. Obwohl bei Lottozahlen ist ja eine daneben auch blöd. Nee, vergiss es. Mach einfach weiter. Die nächste Folge dann von den Balearen. Genau. René, dann, dann versteht man mich wahrscheinlich ein bisschen schlechter, weil ich mir Goldzähne abmachen lassen. Genau, und eine Goldkette klimpert dann immer im Mikro. Genau, also 14 Jahre Mindestalter, wenn du alleine kommst. Ansonsten musst du deine Erziehungsberechtigten mitnehmen. Okay. Mitbringen, genau. Ja, total interessant, ne? Und wir hatten ja jetzt mal, um ein bisschen ein Spiel genauer vorzustellen, ist uns das, ein bist Spiel du schon in bei die dem, Hände gefallen. Bist du bei dem Digitalen? Ja. Nee, bei dem Digitalen? Was meinst du jetzt? Ich kann dir gerade nicht folgen. Nee. Bist du bei dem, wo du mir die Kiste geschickt hast vorhin? Ja, richtig. Nee, warte, richtig. Warte. Dann okay, lass uns René kurz noch hat zum, auch noch eine Idee. Kurz noch zum Live, genau, kurz noch zum Live-Spiel. Also ich wollte ganz kurz noch erzählen, die Situation, wie das damals bei uns gewesen ist, als wir bei diesem Escape-Game waren. Also es war, wie gesagt, was Nigelnagelneues, das kannte man noch nicht. Und wir haben den zukünftigen Bräutigam, dem haben wir es gar nicht erzählt, wo wir hingehen. Wir haben uns bunte T-Shirts angezogen und haben so getan, als wenn wir tatsächlich auf die Piste gehen. Und haben den dann ins Auto gepackt und sind dann im Auto gefahren und haben dann auch so erotische Musik gehört, hier so, so ein bisschen Stimmungsmacher. Ne, dieses, kennst du das, heißt das Shatam oder so, wo die so rumstöhnen? Ja. Sowas in der Richtung. Ne? Also so eine Stripper-Musik und so, haben wir einiges gehört. Und dann sind wir mit dem Auto eingeparkt irgendwo und haben ihm eine Augenklappe aufgesetzt und haben gesagt, so, den Rest machst du jetzt mit verbundenen Augen. Da war er komplett irritiert, weil er dann überhaupt nicht mehr wusste, was Phase ist. Und dieses Escape Game war in einem Wohnhaus. Das heißt, alles, was er gehört hat, ist, dass da Türen aufgegangen sind, dass da Leute rein und rausgelaufen sind. Und die Betreiberin des Escape Rooms, die war, hatte einen russischen Akzent, war eine junge Frau. Und die hat ihn dann in Empfang genommen, hat ihn an den Händen genommen und hat gesagt, herzlich willkommen bei uns. Ne? Nee, und das war eine Französin. Dann müsst ihr euch das Ganze mit russischem Akzent vorstellen. Genau. Und auf jeden Fall Hallo. Auf jeden Fall wusste er überhaupt nicht, was Phase ist. Und dann hat sie uns in diesen Escape Room reingebracht, ne? Und dann sagte sie, okay, ihr habt eine Stunde Zeit, hat die Tür zugemacht, rums, wir haben ihm die Augenklappe abgenommen und er guckt uns völlig irritiert an. Er hatte überhaupt keine Ahnung, was jetzt los ist. Er sieht, dass er in einem Raum ist, wo ein Billardtisch drinsteht, wo an der Wand Herz, Kreuz, Karo ist, also weil dieses Casino-Feeling rüberkommen wollte. Und er war völlig völlig überfordert mit der Situation. Und dann haben wir eben die Aufgabe stand an der Tür und da war dann, das war glaube ich noch verwirrender für ihn, weil dann stand, ja, der russische Mafia-Boss sowieso, ihr schuldet ihm Geld und habt jetzt eine Stunde Zeit, dieses Geld zu finden. Ja, das war eine sehr witzige Situation. Ja, und das Spiel an sich hat Riesenspaß gemacht, genau. Und warte mal, Preise hattest du genannt? Genau, ich hatte auch was um die 60 bis 80 Euro für 5 bis 6 Personen, das haut hin. Ja, lohnt sich natürlich. Also zu zweit macht es, glaube ich, wenig Sinn, da hinzugehen. Und achso, ich wollte noch ein Escape Game, ein Live-Escape Game einschieben. Ja, ich habe übrigens kurz überlegt, als ich die Preise recherchiert habe, warum kann man nicht alleine da hingehen? Kannst du auch alleine machen. Mittlerweile habe ich es kapiert. Nee, das Coole ist schon, das miteinander zu kommunizieren. Das macht schon Spaß. Man sagt tatsächlich so ab 5, also 5 Leute ist so ein gutes Ding. Bei 8 Leuten hätte ich Sorge, dass man sich auf die Füße tritt. Es kommt immer darauf an, wer dabei ist. Ja, aber man muss echt gucken. Also du stehst da wirklich und guckst erstmal wie ein Schwein ins Uhrwerk und denkst dir, okay, wo fange ich denn jetzt hier an? Aber man kommt relativ gut rein, die Spiele sind echt gut durchdacht. Sag doch mal, also was brauchst du? Du brauchst eine Blondine, also jetzt völlig ohne Vorurteile, eher spaßig gemeint, eine Blondine, ein Fußballer, einen mit Abitur. Nein, du musst das gar nicht so weit streuen, das kriegt man schon raus, das kriegt man schon, okay. Da braucht man keine speziellen Fähigkeiten. auch nicht blond sein. Wenn wir da hingehen. Und was ich noch gefunden habe ist, ich weiß nicht, ob dir aufgefallen ist, als wir bei dem Magic Event waren, da hing ein Zettel an der Wand und da stand drauf Escape Camper. Und ich habe mir das mal angeguckt und zwar ist das ein Campingwagen, da bezahlst du, was bezahlst du da? 8 €. Da bezahlst du 8 € pro Person und da hast du 25 Minuten, hoffentlich sage ich das jetzt richtig rum, aber ich glaube es war so, hast 25 Minuten Zeit für diese 8 €. Oder bezahlst du 25 € in 8 Minuten? Ich weiß es nicht. Du musst dich besser vorbereiten. Ich habe mich vorbereitet, ich habe es halt einfach nur wieder vergessen. Macht ja nichts. Ja, also du bezahlst auf jeden Fall Geld für ein paar Minuten und musst dann in diesem Camper Rätsel lösen. Also in diesem Camper und Campingwagen. Ne? Auch also witzig. Camping ist ja Mobil. Natürlich noch ein kleinerer Raum. Das macht es natürlich noch ein bisschen spektakulärer, glaube ich. Ja. Ne? Und bevor du zu deinem digitalen Spiel kommst, das ist ja dann so ein bisschen die Alternative für Leute, die jetzt nicht unbedingt raus wollen. So ist es. Ja, genau. Vielleicht noch erstmal den Zwischenschritt, damit wir hier nicht so eiskalt kommen. Für Leute, die nicht an die frische Luft, also nein, die nicht in einen Raum fahren wollen, um da rauszukommen. Das haben wir übrigens auch gemacht, Stefan. Der Erlebnisraum beim Geocaching, das Feeling war original. Das war original, das Feeling von so einem Escape Room, weil auch da hatten wir jetzt keinen Zeitdruck, aber auch da mussten wir Rätsel lösen und durch ein Rätsel das nächste und. Genau. Und natürlich brauchten wir die Intelligenz, die wir natürlich dabei hatten. Deswegen kamst du drauf? Ja. Ja, da hat uns Frauenlogik teilweise ein bisschen weitergeholfen. Oder auch ausgebremst, ich weiß es nicht. Ach so, ich meinte mich gerade, aber ist egal. Ach so. wenn mich recht entsinne, hattest du doch an dem Tag gerade die Aufgabe, das Mikrofon zu halten und konntest deswegen nicht so intensiv mitmachen. Ja, okay, ihr wart aktiver, das stimmt, aber wir haben es dann am Ende als Team geschafft, René. Das stimmt, das ist richtig. Die Teamarbeit zählt, auch wenn nur welche dabei sind und zugucken. Nein, kein Fingerpointing. Alles gut, Stefan, genau. Alles gut. Aber, wir sind du, gute Freunde. Genau. Ganz kurz. Bevor du zu deinem Spiel kommst, wollte ich noch kurz fragen, hast du eigentlich den Film gesehen, Escape Room? Nee, habe ich nicht gesehen. Hast mich schon gefragt, wollte ich sagen, aber nee, den, du hast mich den fand ich noch nicht teilweise, ja gut, es ist Hollywood, ne? Also in der Realität natürlich nicht vorstellbar, aber schon mächtig übertrieben. Also wer wirklich keine Ahnung von Escape Rooms hat, ich glaube, wer den Film guckt, der geht dann erstmal nicht in Escape Rooms. Ja. Aber also ihr braucht ja keine Angst haben, es haben schon 1000 Leute überlebt. Ich glaube, da ist noch keiner gestorben. Ja gut, das die Bedrohung ist nicht real. Richtig. Aber der Escape Room ist real. Der ist real, ja. So, wer sich aber unsere Geschichte hier in diesem Erlebnisraum beim Geocaching angucken und anhören will, auch dazu gibt es Videomaterial auf Instagram und dazu gibt es Hörmaterial, eine ganze Podcast-Folge, bei der wir diese Geocaching-Geschichte mit dem Escape Room, hätte ich fast gesagt, mit dem Erlebnisraum natürlich machten. Genau. Wollen wir eigentlich die Spannung noch ein bisschen hochhalten? Warte mal, die Hälfte der Zeit ist rum. Genau. Warte, dann, was meinst du mit Spannung hochhalten? Na, was machen wir eigentlich nach der Hälfte in der Regel? Warte, nee, nee. Lass uns kurz, die eine Alternative. Und danach darfst du entscheiden, ob wir erstmal eine Pause machen. Na gut, okay. Und zwar, wenn ihr nicht raus wollt, dann könnt ihr euch tatsächlich auch ein Brettspiel kaufen. Ein Escape Room oder Exit Game Brettspiel. Da gibt es mittlerweile einige Anbieter. Ganz vorne mit dabei natürlich der Kosmos Verlag, wie immer. Von Ravensburger gab es dieses Jahr zu Weihnachten einen Weihnachtskalender als Exit Game. Und Stefan war jetzt gerade auf der Toilette und hat gespült. Nee, ich bin hier. Sicher, was machst du gerade? Ich habe mein Wasserglas neu gefüllt. Aber sehr interessant, so ein Weihnachtskalender als Exit Game. Ja, aber hat richtig Spaß gemacht. Das zog sich vom 1. Dezember bis zum 24. hin. Man wusste immer nicht, welche. Der Kalender ist ohne Zahlen gewesen. Du musstest also in der Tür immer rausfinden, was die nächste Tür ist. Hat super viel Spaß gemacht. Genau. Und die Brettspiele kosten zwischen 10 und 40 Euro. Gehen ungefähr, hängt vom Spiel ab. Es gibt welche, die eine Stunde dauern. Es gibt welche, die 2 bis 4 Stunden dauern. Und ich habe selber noch keins gespielt, aber ich habe schon mal mich so ein bisschen umgeguckt und ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass das eine gute und kostengünstige Alternative ist, um sowas auch mal zu Hause zu machen. Das Blöde ist natürlich, Man kann es nur einmal spielen. Da ist die Frage, wie nachhaltig ist es, wenn man so ein Brettspiel danach wegwerfen muss. Vielleicht gibt man es einfach an Freunde weiter. Na, Keine Ahnung. Du müsstest einfach mit all deinen Nachbarn reden und sagen, jede Wohnung ist jetzt ein Escape Room. Denkt euch was aus. Ja, das ist auch eine gute Idee. Ja, warum nicht? Aber nicht bei dem Nachbarn, der mal so komisch lächelt und sagt, hallo, du hast jetzt eine Stunde Zeit, hier rauszukommen. Genau. Wenn der Fahrstuhl plötzlich stehen bleibt und eine Stimme kommt, Bewohner. Ah nee, das war was anderes. Achso, es geht wieder los. Ne? Das Thema Fernsehen sparen wir heute mal aus. Richtig. Also ihr könnt euch auf den nächsten Podcast freuen. Da gibt es einige geile Fernsehtipps und Big Brother wird keiner davon sein. Das Nein. kann ich euch schon versprechen. Also Brettspiel, Escape Game, schaut es euch an. Faszinierend, Ist, glaube ich, ganz cool. Und wenn man dann in die Richtung weitersucht, dann kommt man auf Detektivspiele, ne, wo man dann halt ein Brettspiel hat, wo man Fälle lösen muss, die so an an Escape Games angelehnt sind, oder Krimi-Dinner, wo man jeder eine Rolle einübt oder einen Mordfall lösen muss. Und also da gibt es einiges. Wir kommen gleich noch zu einem Rollenspiel. Ich hoffe, die Zeit gibt's her. Aber ich würde sagen, bevor Stefan die noch extremere Stubenhocker-Variante eines Escape Games vorstellt, machen wir kurz was anderes. Eine kurze Verschnaufpause. So. Ja, ach so, okay. Natürlich kommen wir jetzt wieder zu unserem Songquiz. René hat ja wieder seine Freizeit am Computer verbracht, an seinem Musikplayer und Musikcreator und hat wieder einen super Song aus der Vergangenheit in ein Musikstück geschummelt, sozusagen, ein paar Beats. Ja, aber vorher würde ich sagen, hören wir uns erstmal von der letzten Woche oder wir hören das kurz im Hintergrund und lösen erstmal auf, was letzte Woche gewesen ist. Ja. Stefan hat es ja eigentlich schon verraten gehabt. Und ich wurde gezwungen, das rauszupiepen. Er muss das rausbieben, genau. Was war denn dein Hinweis eigentlich gewesen? Mein Hinweis war, ist noch gar nicht so lange her, dass die Sängerin in den Schlagzeilen war, weil sie gestorben ist. Und die anderen Hinweise dazu, dieser Song war von 1988. Ich weiß, das hat man, glaube ich, gar nicht gesagt. Es ist, die Band heißt nicht IKEA, aber sie kommt aus Schweden. Und wer es jetzt noch nicht weiß, dem sagen wir es jetzt. Ja. Das war die Band Rosette. Genau. Schade, dass man bei Instagram nichts bearbeiten kann. Mein Fehler, ja. Roxette mit Listen to Your Heart. Ja. Mehr weiß, wann du das geschrieben hast. Ja. Und ich habe fälschlicherweise Rosette geschrieben bei Instagram bei der Auflösung. Aber es haben einige rausgefunden. Okay. Genau. Und ich würde sagen, dann erholen wir uns von diesem Fauxpas. Genau, von Roxette zu mal einer anderen Band. Oder als Hinweis kann man sagen, es gibt mehrere Bands. Richtig. Achso, warte mal, ja, vielleicht ist ganz gut. Wir geben die Hinweise mal vorher. Also ich kann mal schon mal so viel verraten. Der Song ist von 1961 im Original. Es gibt einen Film, der genauso heißt wie dieser Songtitel. Und dieser Song wurde gecovert von vielen, vielen Leuten, unter anderem, und jetzt haltet euch fest, das ist das Who is Who der Musikbranche, von John Lennon, von Muhammad Ali, okay, der ist jetzt kein Sänger, sondern eher ein Boxer, aber Otis Redding, Meat Loaf, Lemmy Kilmister, schöne Grüße bei dieser Gelegenheit an den Geobastard, und Kelly Family und Adriano Celentano. Und ich würde sagen, Mats ab, wir hören kurz rein und ihr könnt grübeln, welcher Song das wohl ist. Thank you. Hast du den Hinweis verstanden? Nee. Ach so, ja. René hat den Hinweis nicht verstanden. Ich habe extra so einen coolen Tipp eingebaut. Ja, das stimmt. Also du hast ihn tatsächlich erraten, ne? Ja, ich habe ihn einmal angehört und sofort gewusst. Wobei du ihn auf genau die Weise erraten hast, wie das eigentlich so meine Wunschvorstellung ist, wenn ich diese Songs zusammenstelle. Man soll, also ihr müsst jetzt wahrscheinlich nochmal zurückspulen und einfach nochmal hören, weil vielleicht kommt ihr dann drauf, einfach dieses Gefühl zu haben, mir liegt es auf der Zunge. Wie heißt dieser Song verdammt nochmal? Genau, richtig. Richtig. Genau so war es bei mir auch. Und als der Song zu Ende war, habe ich halt im Kopf weitergesungen und dann bin ich drauf gekommen. Das ist halt wirklich schwer und ich bin halt so ein Typ, wenn ich im Radio die ersten 3 Sekunden eines Songs höre, kenne ich oder errate ich meistens den Song, aber wenn das natürlich so versteckt ist, ist es extrem schwer. Du musst erstmal erraten und das assoziieren auf das reale Lied und das ist halt so ein bisschen die Schwierigkeit. Ja, die Herausforderung beim Machen ist halt, man setzt sich ja intensiv mit dem Song auseinander, guckt, okay, was sind charakteristische Züge aus dem Song, baut die so zusammen und dann denke ich immer, ah, das ist viel zu einfach. Ich habe den Song ja zu dem Zeitpunkt dann schon 100 Mal gehört, ich weiß ganz genau, welcher Song das ist und mir reichen schon 2 Noten, dass ich sofort den Song erkenne und das führt wahrscheinlich dann in der Vergangenheit dazu, dass etwas schwieriger war. Aber ich kann euch versprechen, es kommen noch einige, nicht in dieser Sendung, in den nächsten und sie werden nicht schwieriger. Das ist auch schon mal ein Beruf. Ich hoffe, dass ihr ein paar Erinnerungen damit verbindet. Ja, natürlich. Also diesmal ein wirklich cooler Song und wie du schon sagst, sehr vielfältig in verschiedenen Varianten, Geschwindigkeiten schon gecovert. Ja. Na? Kann man sich bei YouTube wirklich mal angucken. Also musste dann auch sofort gucken, Muhammad. Achso, ich darf jetzt nicht verraten, wer. Ja, Muhammad Ali hat den Song gecovert. Wonach soll ich suchen? ja, ihr könnt einfach mal gucken. Muhammad Ali hat bestimmt noch mehr Lieder gesungen. Vielleicht findet das aber auch so raus. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ihr es so rausfindet. Gut. Check. Ich würde sagen, dann kommen wir zurück zu den Exit Games für Stubenhocker. Genau. Und zwar wollen wir jetzt bin ich sehr gespannt. Das Spiel, das Exit Game NetAttack vorstellen, der Firma Macmon Secure GmbH. Und zwar muss man dazu sagen, die Firma Macmon ist eine Firma aus Berlin, die im Bereich NAC, also Network Access Control, tätig ist. Ist der Schwerpunkt von deren Produkt. Und wie du vorhin schon angedeutet hast, die Frage, war man schon mal bei einem Escape Game oder einem Escape Room? Das Team der Firma hatte schon mal so ein Escape Game mitgemacht und daraufhin entstand halt eine Idee, ein eigenes spannendes Spiel für Werbezwecke zu entwickeln. Und deswegen wollen wir das Spiel mal kurz so ein bisschen quasi andeuten oder euch vorstellen. Vielleicht ist es ja auch was für euch. Die Motivation dahinter ist halt, für die Digitalisierung ist halt das Thema Network Access Control extrem wichtig heutzutage. Kannst du das mal vielleicht auf Deutsch? Also ich komme ja nun aus dem Gebiet, aber ja. Wie würdest du das denn übersetzen? Also Network Access Control stellt sich so vor. Netzwerkzugangskontrolle. Ja, genau so sieht's aus. Ne? Also heutzutage, ich meine, du kennst es bei dir im Unternehmen. Du willst halt wissen, wer macht was in deinem Netzwerk? Ist es ein Mitarbeiter? Also für euch, die jetzt keine Firma habt, wenn ihr zu Hause in eurer Wohnung sitzt, habt ihr ein WLAN und ihr wollt ja nicht, dass der Nachbar über euer WLAN im Internet surft. So oder dass euer Nachbar, was kann man über Netzwerk noch bei jemandem zu Hause machen? Die Webcam einschalten. Richtig, ja, du kannst die smarten Geräte steuern, wenn du da reinkommst. Genau, dass der Nachbar bei euch in der Wohnung Licht an- und aus macht. Richtig, oder die Heizung an- und aus. Ist natürlich blöd im Winter. Ne? Genau, also darum geht's. Das ist quasi das Produktportfolio. Kann man sich auch auf deren Webseite gerne informieren. Wir verlinken das einfach mal so aber ganz natürlich. Frei. Und, aber zum Spiel zurück. Also es geht halt darum, ich lese mal ein bisschen aus der Beschreibung vor. Du bist ein hochdotierter und bisher unerkannt gebliebener Spion und hast den Auftrag erhalten, von einem Multimillionen-Euro-Unternehmen die geheimen Forschungsdaten zu stehlen. Die Daten sind nur auf den zentralen Servern im Rechenzentrum gespeichert, an denen von außen kein Drankommen ist. Nach dem Überwinden der ersten Firewall bist du bereits fast aufgeflogen. Also man merkt, es hilft, wenn man ein bisschen technischen Hintergrund hat. Muss man dann Hacker sein? Nein, das ist ja sozusagen nur etwas nachgebildet. Ne? Du konntest schon einige Mitarbeiter identifizieren und mit E-Mails dazu verführen, einen Link zu verwenden und darüber einen Trojaner einzuschleusen. Also auch der Klassiker, René, passiert es ja öfter, er öffnet eine Mail, ist von, weiß ich, keine Ahnung, müssen wir jetzt rauspiepen, und er klickt sofort auf den Link oder denkt, oh, eine Rechnung, Rechnung.exe, und schon ist es passiert, ne? So schleust man halt Sachen ein. Und jetzt kommt's, der Trojaner sollte in der Zwischenzeit das Netzwerk nach Raumplänen durchsucht haben und dir damit den Weg zum Serverraum zu zeigen. Ohne den Netzwerkzugang von intern kommst du da jedoch nicht dran. Das ist quasi die Aber Story. Aber das klingt ja nicht nach einem Exit-Game, sondern nach einem Entry-Game. Das, diese Begrifflichkeiten sind sowieso etwas schwierig, ne? Also, es ist auf jeden Fall ein Abenteuerspiel. Definitiv. Also, ich habe dir vorhin ja mal ein Foto von der Packung geschickt. Da steht halt drauf NetAttack. Natürlich auch passend. Das heißt, warte mal. NAC. Ich habe also ein Brett. Ist ein Brett jetzt dazu? Nein, das ist kein Brett. Ich erkläre es nochmal. Oder was heißt nochmal? Ich erkläre es mal kurz. In der Packung sind mehrere Umschläge drin. Und die Umschläge symbolisieren quasi verschiedene Räume. Das ist so, wie wir es vorhin gesagt haben. Du gehst in den ersten Raum, musst eine Aufgabe lösen, dann kannst du in den nächsten Raum. Ne? So hatten wir ja das Spielprinzip vorhin erklärt. Du musst also die geheimnisvollen Zeichen und die Logik darin erkennen, dann kannst du in den nächsten Raum. Wenn du das oder wenn du Probleme hast, dann hilft dir die App, weil es gibt eine App dazu, die kann man sich runterladen für Android und iPhone. Dann kriegst du halt wertvolle Hinweise. Das Spiel ist so ausgelegt, dass man circa eine Stunde braucht. Also auch ein interessanter Zeitvertreib. Und das spielt man ganz alleine oder? Das kannst du alleine, das kannst du auch mit deinen Freunden spielen. Das ist überhaupt kein Problem. Okay. Ne? Hast du das schon gespielt? Ich habe es schon mal gespielt und ich habe es auch geschafft. Und wer... Hast du es denn alleine gespielt? Nein, ich habe es im Team gespielt, sozusagen. Na? Und wer Interesse an dem Spiel hat und wer jetzt so ein bisschen neugierig geworden ist, der kann sich das Spiel auch bestellen und dann kriegt er halt sozusagen so ein Set. Die Homepage dazu oder die Webseite verlinken wir gerne in den Shownotes. Und was kostet das Spiel? Das Spiel ist kostenlos. Mhm. Können wir nicht sagen, das Spiel ist richtig teuer, aber wir verlosen das bei uns? Also, ich könnte mir vorstellen, dass wir da... Also, ich finde es cool. Ich würde es auf jeden Fall spielen. Ja? Ich habe da Bock drauf. Hört sich interessant an, weil ich sowieso gerade überlegt habe, ein Exit-Brettspiel zu spielen. Dann ist das ist ja im Prinzip dieselbe Nummer. Dann, das ist ja komplett dieselbe Nummer. Dann sollten wir uns mal bald treffen. Die App ist ja nur als Tippgeber, ne? Ja. Ja, aber wenn du schon kennst, ist es doch Quatsch. Ja, das stimmt. Ich kann, dann jetzt bist du die ganze Zeit der Klugscheißer, der daneben steht und immer nur so blöd und abwertend mit dem Kopf schüttelt. Ja, genau, ne? Hörst du immer nur. Abfällige Bemerkung macht, richtig. Oh Mann, ey, das ist doch nicht so schwierig. Meine Fresse, René, bist du seit gestern erst im Internet oder was? Ach, Thematik ist dann tatsächlich Internet. Das heißt, ich muss hier OSI-Schichtmodell kennen und so. Das OSI-Modell, genau. Was war nochmal Schicht 4 und 3? Nein, nichts mit Internet. 4 ist die Transportschicht. Das weißt du, warum ich das weiß? Nein. Und zwar habe ich mir dazu ein Bild im Kopf gemerkt. Die 4 war, war so ein Kaktus, der bei mir auf so einem Fließband lang gelaufen ist. Hast du gerade Kakt gesagt? Ich habe Kaktus gesagt. Ist das wirklich, also ich hoffe, ich habe es richtig in Erinnerung. Wahrscheinlich werden jetzt Informatiker abfällig mit dem Kopf schütteln, weil ich irgendwas falsch mir gemerkt habe. Und bevor die Leute abschalten, die nicht so in Informatik involviert sind, also man braucht... keine Computerkenntnisse. Internet nicht, es geht halt um den Serverraum, ne? Da solltest du ja rein. Ach so, oder denn? Ja, dann geht's ja. Dann geht's ja also wieder. Also lohnt sich auf jeden Fall, eine nette Idee. Warte mal, ich muss gerade meine ganzen Witze umstellen wegen dir. Ach so. Tippst du mal schnell ein. Informatiker und Tür. Was lasst denn da? Lass er jetzt schon. Natürlich, zu Recht. Habe ich, glaube ich, schon gewonnen. Echt? Nein. Ja. Also wie gesagt, ein guter Tipp. Wer mal Lust hat, das zu spielen, schaut in die Shownotes. Lohnt sich auf jeden Fall. Nette Idee. Und natürlich noch besser, ein reales Escape Game mal mitmachen. Ne? Einfach mal alles ausprobieren. Genau. So, war ja schon mal eine fette Nummer, diese Escape Game Geschichte. Definitiv. Wenn ich es nicht schon gemacht hätte, hätte ich jetzt eigentlich richtig, richtig Lust darauf. Ja, du kannst es ja immer noch steigern. Zumal es auch ein schönes Geschenk ist. Ja. Ja, ich werde das auch definitiv nochmal machen. Also, ich kann mir sehr gut vorstellen, Stefan, dass wir das mal zusammen machen. Mhm. Ist also wirklich eine richtig coole Idee, so wie du es gerade sagst, René, auch zum Verschenken. Also, es ist doch preislich total attraktiv oder jetzt feiert euer dieses nächsten kostenlose Geburtstag. Spiel, was du gerade so angepriesen hast, dieses kostenlose Spiel, ist natürlich auch ein sehr schönes Geschenk. Man muss ja nicht sagen, dass man es kostenlos bekommen hat. Richtig, richtig. Ja. Kannst du mir mal so eine Kiste zukommen lassen, Stefan? Kann ich machen. Das ist sehr nett von dir. Ja. Gut. Haben wir's. Da sind wir jetzt durch die Exit Games durch oder möchtest du noch irgendwas? Also ich habe zu dem Thema nichts mehr zu sagen, aber ich habe natürlich auch jetzt Lust bekommen, einfach mal sowas mitzumachen. Definitiv. Gut. Dann die Lustbekundung haben wir auch hinter uns, Haken dran. Ich noch ein anderes Thema, was jetzt auch in die Richtung geht. Jetzt wird es aber noch echter, noch lebensechter. Ich weiß, dass ich im letzten Spiele-Podcast gesagt habe, dass ich mir das überhaupt nicht vorstellen kann, so ein Rollenspiel zu machen, ne, wo man dann so am Tisch sitzt und ihr seid jetzt auf einem großen Schiff und hinter euch sind Wellen. Was macht ihr? Ne, sowas habe ich ja gesagt, das wäre nichts für mich. Ich habe es jetzt tatsächlich getan. Wow. Und zwar habe ich Dungeons and Dragons gespielt. Aha. Einige von euch werden es vielleicht kennen durch Filme wie oder Serien wie Stranger Things, wo die Hauptdarsteller das gern gespielt haben. Andere kennen es vielleicht aus der Big Bang Theory. Und dann wissen wir sofort, das ist Nerdkram. Ich kenne es nicht, ehrlich gesagt. Ja, dann werde ich, das ist sehr gut, dann werde ich dir jetzt kurz erklären, wie Dungeons and Dragons geht. Also, das kommt irgendwie aus den 70ern und es handelt sich dabei um ein Rollenspiel. Man hat einen Spielleiter und man hat Mitspieler. Die Mitspieler nehmen sich, es gibt irgendwelche Geschichten, so in Büchern verpackt, wo dann so Charaktere vorgeschrieben sind oder man denkt sich einfach einen Charakter aus. Das ist ein relativ komplexer Prozess, es ist nicht kompliziert, aber schon umfangreich. Man hat so einen Bogen, Papierbogen, da werden da Werte eingetragen für Geschicklichkeit, Ausdauer, Charisma und so weiter und so fort. Also man formt sich seinen Charakter so zurecht. Mhm. Das haben wir, weil wir nur ein Einsteigerspiel gemacht haben, übersprungen, deswegen kann ich da gar nicht so viel zu sagen. Aber letztendlich ist man irgendeine Person mit einer Hintergrundgeschichte und man muss sich dann voll in diese Rolle begeben. Ich habe mir selbst auch eine Rolle, also ich war ein Mensch, ein Krieger, ein Adliger und ich habe mich selber genannt Flash zu Gordon. Mhm. Und dann gab Flash es in unserer Gordon, Gruppe noch einen. Sollte das heißen? Ja, Flash mit E, aber nicht mit A. Ach so, okay. Ja, Flash zu Gordon. Genau. Wir hatten noch einen weiteren Krieger, der nannte sich Brutus, der war leicht dümmlich. Also ich glaube, dass der Kollege die Rolle gespielt hat. So, ja. Dann hatten wir einen kleinen Schurken, so einen flinken, hinterhältigen Schurken noch mit an Bord und wir hatten eine Zauberin, glaube ich, war das, genau. Und wir wurden dann vom Spielleiter eben in so eine Situation geworfen, der sagte so, ihr seid jetzt auf einem Marktplatz und plötzlich kommt jemand auf euch zu und unterhält sich mit euch. Ne? Und dann musst du als Spieler darauf reagieren. Also du, das ist dann nicht so, dass man das irgendwie abstimmt, sondern du musst dann in deine Rolle rein und musst dann eben, wie würdest du dich da in der Situation verhalten? Und das Komische ist halt, du sitzt dabei an einem Tisch und musst jetzt eben dann an dem Tisch das so für dich zurecht schauspielern, was du jetzt wohl gerade machst. Ja. So. Und den Spielcharakter hat es dadurch, dass du dann zum Beispiel sagst, also wir sind dann, ich mache jetzt mal einen Zeitsprung, wir sind dann von diesem Marktplatz irgendwie mit einem Wagen irgendwo hingezottelt und plötzlich lagen vor uns, ich weiß gar nicht, ob ich spoilern sollte, weil wenn das jemand spielen will, plötzlich war in der Situation irgendwas und wir wurden angegriffen und dann kommt der spielerische Charakter, dann wird erwürfelt, wer in welcher Reihenfolge dran ist, das gilt auch für den Bösen. Also für den der Spielmeister spielt dann eben die restlichen Kreaturen oder wie auch immer man sie bezeichnen mag. Und dann musst du, wenn du quasi Initiative hast, also der mit der höchsten Zahl, der fängt dann eben an und der kann dann sagen, was er tut. Ne? Der kann dann sagen, okay, ich ziehe jetzt mein Schwert und hack dem den Kopf ab. Ne? Dann musst du erwürfeln, ob diese Aktion erfolgreich ist. Ne? Und der Spielmeister hat in seinem Buch dann eben für die verschiedenen Ausgänge eine Geschichtsentwicklung parat. Ne? Also wenn der jetzt eine relativ hohe Zahl würfelt, dann wird er dann sagen, okay, du hast dein Schwert gezogen und du, weiß ich nicht, enthauptest. Für alle, die kein Blut sehen können, denkt nicht zu doll drüber nach. Enthauptest deinen Gegner und ja. Oder du hast nur eine 1 gewürfelt, dann wird er wahrscheinlich sagen, ja, du ziehst dein Schwert und schneidest einmal quer die Luft in zwei Teile. Okay. Also ja, so läuft das dann. Ja. Erinnert mich auch so ein bisschen an Magic, nur halt mit Würfeln die Aktion halt. Wenn du beim Podcast über Magic zugehört hast, richtig, dann hast du wahrscheinlich gehört, dass Magic im Prinzip das Rollenspiel, was ich gerade beschrieben habe, also nicht jetzt vielleicht adaptiert. Dungeons & Dragons, aber adaptiert und auf eine Form, in eine Form bringt, dass es Studenten in der Pause mal kurz spielen können. Weil mit man Karten, keinen ne? Würfel braucht, ja. Dann Würfel brauchst du ja trotzdem. Du hast tatsächlich auch denselben 20-seitigen Würfel, der aus dieser Rollenspielecke kommt. Genau. Ach, stimmt, ja, richtig. Also, ja. Wie auch immer, ich fand es super spannend. Also es war echt interessant gewesen, das zu machen. Wir mussten unterbrechen, weil wir haben ganz schön lange gespielt. Wir werden jetzt da noch weiterspielen. Aber es ist halt auch sehr gewöhnungsbedürftig, weil du halt eine Rolle spielen musst. Ne? Das ist ein bisschen wie wie Theater AG oder so. Mhm. Ja, aber es ist natürlich auch sehr interessant, ne? Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, also ich finde schon beeindruckend, René, was du alles ausprobierst. Das stelle ich immer wieder fest. Ja, man möchte sich ja von allen möglichen Sachen ein Bild machen, ja. Und ich dachte, Dungeons & Dragons, der Ruf eilt diesem Spiel ja voraus. Man muss einfach mal gesehen haben und dann versteht man auch diese ganzen Abstraktionen, die es davon gibt, von diesem Rollenspiel. Ich weiß nicht, ob du das Spiel HeroQuest kennst. Das kenne ich, ja. Aus der Werbung. Ja, das ist ein Brettspiel. Nee, das ist ein Brettspiel aus den 90ern. Das gibt es überhaupt nicht mehr zu kaufen. Ich habe Gott sei Dank mal irgendwann eins mit ganz vielen Erweiterungen mir zugelegt, als es noch erhältlich war. Und das ist astrein ein Rollenspiel, nur in eine leichter spielbare Form gebracht, weil so ein Charakter zu spielen ist, glaube ich, nicht für jeden so leicht, wie jetzt eine Plastikfigur auf einem Brett zu setzen und irgendwas da zu würfeln. Ich glaube, das ist auch nochmal eine andere Art und Weise, wie man spielt, weil ich habe dann immer so im Kopf, wann wird so ein Spiel eigentlich langweilig? Oder zu langatmig? Ja, ich weiß, dass du da Angst hast. Ja. Also ich fand's cool, aber ich würde es alleine, glaube ich, so im Freundeskreis, ich würde es jetzt mit dir nicht unbedingt spielen wollen. Ja, das ist schon mal eine gute Einstellung. Nein, aber ich glaube, durch die ganzen Variationen findet jeder sozusagen seine Lieblingsvariante und das ist ja das Coole an solchen Spielen halt. Ne? Ja. Es ist auch nicht ganz billig, muss man dazu sagen. Also wenn ich mich recht entsinne, hat dieses Einsteiger-Set ich glaube um die 35-40 Euro gekostet und was man da bekommt ist, ich glaube 4 oder 5 Spielbögen, wo halt schon Charaktere, das sind 2 A4 Seiten, also es ist eine A4 Seite beidseitig bedruckt mit sehr kleiner Schrift, wo halt die komplette Hintergrundgeschichte der Person ist, die du dann spielst. Du hast dabei, ich glaube, ein Regelheft, wo erstmal die Grundregeln, die auch wirklich komplex sind, erklärt sind. Und du hast dann ein Geschichtsbuch, was eben dich durch dieses Abenteuer führt. Und ich glaube, die sind dann noch Würfel dabei. Mit so einer richtigen Story dahinter. 10er Würfel. Ja, und du kannst auch, das gibt es mittlerweile auch dann für verschiedene Themenbereiche, also es gibt es wohl aus der Star Wars Ecke, ne, dann spielst du eben in dieser Star Wars Thematik. Ja, das komisch ist halt, dass es wirklich so ein Kopfspiel ist, also ich hatte teilweise dann schon den Überblick verloren, dachte dann, okay, warte mal, vor mir war wohl offenbar ein Goblin, hinter mir auch einer, aber der ist wohl nicht in Reichweite, der Spielleiter muss sich dann wirklich auch so Sachen aufmalen, ne, und da ist auch wirklich wichtig, läufst du jetzt vorne, läufst du hinten, ne, und du kannst jetzt natürlich auch nicht in deinem Zug sagen, ja, ich renne jetzt schnell hier 20 Meter nach hinten und weiß ich nicht, mach ihn einen Kopf kürzer, dann sagt der Spielleiter, nee, du kannst jetzt nur eine Sache machen, hinrennen ist okay, aber mehr ist dann auch nicht drin. Ja, einer muss immer aufpassen, ja. Ja. Und das verlangt dem Spielleiter schon auch ganz schön was ab, aber hat Spaß gemacht. Wir haben dann, wir haben das in einem Konferenzraum gespielt. Wir hatten im Hintergrund einen großen Monitor an, auf dem dann thematisch bezogene Bilder zu sehen war. Also als wir im Wald waren, war dann ein großer Wald zu sehen. Mhm. Der Spielleiter hat auf seinem Handy dann entsprechende Geräuschkulissen eingespielt. Wenn wir im Wald waren, war dann eben Vogelgezwitscher zu hören. Oh, cool. In Kampfsituationen hat er dann so zackige Musik gemacht, so actionreiche. Also war wirklich cool. War wirklich cool. Aber es ist, muss ich ganz ehrlich gestehen, nicht 100% meins. Also ich werde es definitiv noch ein weiteres Mal spielen, aber dann würde ich doch eher andere Spiele vorziehen. Ja, aber das ist ja auch okay. Ja. Ja, ja, schöne Idee. Also auch mal wieder ein weiteres Spiel, weiß nicht, vielleicht eine Anregung für euch. Ihr könnt ja uns mal schreiben oder irgendwie Feedback geben, was ihr für Spiele spielt, ob ihr die Spiele kennt, die wir heute mal besprochen haben. Würde uns vielleicht auf jeden Fall mal interessieren. Vielleicht habt ihr auch einen guten Tipp für uns, ne? Genau, vielleicht gerade zum Thema Escape Game oder schreibt uns eure Erfahrungen. Wart ihr schon mal in einem Escape Room oder könnt ihr es empfehlen oder nicht? Oder ja, habt ihr besondere Tipps? Das, ja, weil wir sind super hungrig. Ja, weil, wie gesagt, wir wollen auf jeden Fall auch mal in Escape Room nochmal gehen und vielleicht könnt ihr einen besonderen empfehlen. Wir wohnen zwar in Berlin, aber vielleicht fahren wir auch mal nach Buxtehude, wenn es da einen gibt. Oder, René? Gut. Ja, bestimmt. Genau. Also das wäre ja schon, das wäre wirklich ein Escape Game, in einer Stunde aus Buxtehude wieder rauskommen. So ist es. Ich würde sagen, ja. Wir haken auch dieses Thema erstmal ab. So ist es. Total interessant, ja. Wir haben noch keine Zeit. So ist es. Wer hat das nochmal gesagt? Ja, wer hat das wohl gesagt? Ja. Wir müssen zum Ende kommen. Und wir haben ja noch eine wichtige Rubrik. Ja, die dürfen wir auf keinen Fall vergessen. Ich habe in dem Zusammenhang mal eine Frage. Du hattest mal angedeutet, oder war das nur ein Spaß, dumme Kinderwitze? Also wir hatten dumme Mutterwitze. Ich distanziere mich nicht von den Worten von René. Halt, warte. Ich hatte wirklich nicht, also mir war so, ich habe so darauf gewartet, jetzt habe ich die letzten Witzbattles, die wir hatten, schon immer gehofft, dass so ein dumme Kinderwitz kommt. Was? Ach, hast du nicht gesagt? Nee, also sag mal, ich hatte mir irgendwann mal aufgeschrieben. Du, die Kinder sind ein großer Bestandteil unserer Hörerschaft. Willst du das dir mit denen verscherzen? Mann, wir haben doch schon mal gesagt, dass Witze nicht politisch korrekt sein können. Ja, okay, das stimmt. Ja. Ich muss gerade mal kurz prüfen, warte, politisch. Ich habe einen nicht politisch korrekten Witz. Ich check heute. Das auch mal. Meine sind sauber, meine sind clean, da machen wir überhaupt keine Sorgen. Ja. Wir machen übrigens die Auswertung des Witz-Battles, machen wir mal in wahrscheinlich in der nächsten Folge. Wir haben ja bei Instagram mal regelmäßig die Umfrage und an euch gerichtet. Welchen findet ihr? Wer hat die besseren Witze? Mhm. Weil es wäre ja kein Battle, wenn niemand dabei ums Leben kommt. Nee, wenn niemand dabei gewinnt. Na, René, dann schieß doch mal mit deinen frauenfeindlichen Witzen los. Dann legen wir jetzt los. Ja. Witzbattle. Folge 26. Ein Informatiker schneidet seine Zwiebeln nicht, er hackt sie. Hat er schnell umgeschrieben, weil wir vorhin über Informatik gesprochen haben. Ja, sehr cool. Sehr cool, René. Pass auf, da habe ich auf dem Niveau habe ich auch einen. Wie nennt man einen studierten Bauern? Soll ich sagen? Agrar-Dings. Akademiker. Sehr gut. Hättest du fast erraten. Pass auf, dann. Jetzt kommt ein politisch unkorrekter. Also, in einem Biergarten sitzt ein Mann mit seiner Frau, kommt der Kellner an und sieht, dass die nichts zu trinken hat und sagt, ein Bier für deine Frau? Und da guckt der Mann den Kellner an und sagt, klingt nach einem fairen Tausch. Ja, der war gut. Den habe ich bei der Hälfte als viel mehr das ein, die Pointe. Den habe ich schon mal gehört, aber der ist echt gut, ja. Aus dem Leben. Na? Ich habe auch noch einen. Das ist ein Kinderwitz. Wegen Kindern, weißt du, ne? Ein Elefant und eine Maus spielen Fußball. Da tritt der Elefant aus Versehen auf die Maus. Entschuldigt sich der Elefant. Oh, tut mir leid. Sagt die Maus, ist nicht so schlimm. Hätte mir ja auch passieren können. Ja. Der ist aus dem Kinderbuch, oder? Richtig. Ich fand ihn niedlich. Ja. Gut, jetzt muss ich ganz kurz mich sammeln, damit ich den hinkriege, weil auch den habe ich jetzt spontan eingebaut. Ich hatte eigentlich einen anderen, aber warte mal, der passte thematisch jetzt besser. Und zwar, es gibt zwei Dinge, die dir in deinem Leben Türen öffnen. Drücken und ziehen. Das lassen wir mal so stehen. Ja. Na, das haut einen dritten raus, komm hier, die theatralische Pause, die hilft jetzt auch keinem weiter. Genau. Und das war keine Pause für Applaus. So ist eigentlich es. War die Pause nur da, dass ihr in Ruhe zu Ende lachen könnt und Stefans Witz jetzt hört, den letzten. Genau. Ein Seemann zum Schiffskapitän. Wir haben einen blinden Passagier. Was sollen wir mit ihm machen? Der Kapitän, schmeißen Sie ihn von Bord. Nach 12 Minuten kommt der Seemann zurück und sagt zum Kapitän, so, das habe ich erledigt. Aber was soll ich jetzt mit dem Blindenhund machen? Ja. So, ihr habt wie immer die Chance, auf Instagram abzustimmen, wer die lustigsten Witze hier rausgehauen habt. Da könnt ihr euch die auch nochmal anhören. Genau. Und ich würde sagen, lass uns mal den Soundteppich kurz wieder anklatschen. Oh ja. Vielleicht ist das cooler. Vielleicht ist das cooler, als runterzuzählen. Das ist so. Wir klatschen den. Ach so, klatschen. Okay. Ja, auf drei klatschen wir den Soundteppich an. Okay. Also nicht den, also warte, Stefan, nur für die Post-Production, du schneidest ja selber. Wir machen jetzt erst den Soundteppich und noch nicht die Abschlussmusik. Ja. Weil wir ja noch was zu erzählen haben. Okay, also wir klatschen auf drei den Soundteppich an. Richtigen Knopf drücken, Stefan, jetzt. Ja. Eins, zwei, drei. Sehr gut. Na, mal gucken, bei welchem Klatscher die angegangen ist. Gut. Also, ja. Der Soundteppich, der soll euch in Zukunft sagen, wir werden es so beibehalten, dass es jetzt langsam dem Ende entgegengeht. Wir haben jetzt eigentlich nur noch das Feedback und da wird Stefan kurz was zu sagen. Was? Also René, du bist ganz schön fies heute. Der René wollte sich bei euch entschuldigen. Ah ja, Entschuldigung. Ich hatte nach der letzten Folge einen blauen Brief im Kasten. Wir haben ein ernstes Gespräch geführt. Ja, das haben wir wirklich. Und das es wurde tut mir wirklich, Zeit, René. Das ist es tut sowas mir so von unprofessionell, was du gemacht hast. Ja. Es ist einfach nicht zu entschuldigen, weißt du? Wir kriegen so eine coole Location und du versaust es wieder. Und ehrlich gesagt habe ich von so vielen Leuten Feedback bekommen, dass sie das gemerkt haben. Das geht einfach echt, nicht. Die haben das gemerkt, ja? Also unter anderem der Marc hat das gemerkt. Es geht um die Handystörgeräusche, ja, die wir im letzten Podcast leider doch in einem sehr ausgeprägten Maße hatten. Du redest immer von übrigens, ja, es war wahrscheinlich mein Handy. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich mein Handy. Das ist ja gar nicht erwiesen. Dazu muss ich den Hörern eine Story erzählen. Gerade wenn wir so wie heute aufzeichnen, also jeder bei sich zu Hause, dann haben wir ja getrennte Tonspuren. Und das Lustige ist, da kann man super belegen, dass es Renés Handy ist, weil das ist schon öfter passiert. Ihr habt es nur nicht gemerkt. Ja. Wirklich? Guck mal in deinen WhatsApp-Chat, das habe ich dir immer geschrieben. Da waren wieder Störgeräusche drauf. Vielleicht surfst du ja beim Internet oder guckst irgendwelche YouTube-Videos, während also wir ich kann dir jetzt gleich mal, pass auf, ich bin drauf gekommen, was das Problem ist. Ja. Auf meinem Sendeplan steht ganz groß ein rotes Dreieck. Ja, da steht tatsächlich ganz groß Handy aus. Ja. Das Problem ist, ich wollte das heute machen und habe dann gemerkt, dass das keine so gute Idee ist, weil wir ja übers Telefon miteinander verbunden sind. Ja. Das Handy liegt jetzt tatsächlich neben meinem Aufnahmegerät. Aber ich glaube, das Aufnahmegerät ist auch gar nicht das Problem, sondern das Mikrofon. Du hast eigentlich einfach nur ein mega sensibles Mikrofon. Hm. Wir kommen ja gleich zu drehen. Ja. Nee, dein Mikrofon kommt ja, da gleich zu drehen. Pass auf, René. Ich weiß ja jetzt nicht, was auf deiner Spur drauf ist. Und ich bitte dich. Für unsere Zuhörer, ich sag mal, wenn dort Störgeräusche drauf sind, geht das nächste Essen bei der nächsten Aufzeichnung an dich. Ansonsten, wenn keine Störgeräusche drauf sind, lade ich dich ein. Das sagst du jetzt? Ja. Das ist ganz schön hinterhältig von dir. Da hättest du es weiter weggelegt. War so eine spontane Idee. Also machen wir das und bitte hör dir die Spur vorher nicht an, René. Nee, ich werde sie wohl ein bisschen bearbeiten. Genau. Wunder dich bitte nicht, Stefan, wenn meine Spur ungefähr 10 Minuten kürzer ist als deine. Genau. Wenn du zum Thema Escape Games nichts zu sagen hattest, ja. Ja, genau, zum Thema Feedback. Also Spaß beiseite, das ist natürlich ärgerlich und glaubt uns, wir haben uns sehr geärgert darüber, weil wir halt eine sehr professionelle Location hatten und zwar die Tonregie beim RBB Rundfunk Berlin-Brandenburg. Wann hat man schon mal die Chance, dort aufzuzeichnen, ne? Ja. Genau, also wir werden das im Auge behalten. Ich habe ja so eine lange Liste, wo ich mir Dinge aufschreibe, die nicht so gut gelaufen sind, die wir nie wieder machen. Störgeräusche steht auch ganz oben mit drauf. A3-Block, ne? Hm. ein anderes Feedback, was wir hatten, ist Spotify. Ich höre es immer und immer und immer wieder, warum wir nicht bei Spotify sind. Ja. Ich kann es schon langsam nicht mehr hören. Spotify kannst du nicht mehr hören, da wäre ich jetzt vorsichtig. Nein, dieses Feedback. Ah. Also ich glaube, wir werden es machen. Ich muss dazu sagen, als Podcast-Urgestein von 2006 fällt es mir schwer, einen Streaming-Dienst als Podcast-Plattform anzuerkennen. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Weil Podcast bedeutet, man geht nach Hause, schaltet sein WLAN ein, dann lädt das Podcast-Programm automatisch die neuen Sendungen aus einer XML-Datei, aus einem RSS-Feed herunter. Und wenn man dann unterwegs ist, kann man sich die quasi ohne Internetverbindung anhören. Ja. Das ein macht Podcast, einen Podcast aus. Ein Podcast daher kommt halt ist auch kein Name. Radiosender, den man einschaltet und an eine beliebige oder gerade an die Stelle kommt, was gerade läuft. Ja. Aber wir müssen mit der Zeit gehen, weil wie sagt man so schön, entweder du gehst mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit. Deswegen, wir werden uns, denke mal, wir werden uns dieses Thema dieses Jahr annehmen und werden vielleicht mal schauen, dass wir uns dann doch auf Spotify auslassen. Schauen wir mal. Also die Chancen stehen ganz gut. Ja, da sind wir gespannt. Ja. Kriegen wir hin. Genau. Ansonsten das andere Feedback, was wir noch so hatten, da habe ich jetzt erstmal nichts weiter eingesammelt. Da war, glaube ich, auch nichts Tragisches dabei. Da können wir in einer der nächsten Folgen, wenn wir keine Inhalte haben, mal ganz ausgiebig drauf eingehen. Sehr gerne, ja. Würde ich sagen, sind wir durch. Na. Habt ihr es zusammen mit uns geschafft. Das haben wir wieder richtig toll hinbekommen. Genau, das heißt, wir haben unsere Rätsel gelöst. Wir können jetzt den Escape Room gleich verlassen. Und damit bedanken wir uns recht herzlich bei euch fürs Zuhören. Hoffe, hat euch Spaß gemacht oder wir hoffen es, dass es euch Spaß gemacht hat. Und nochmal der Hinweis, Feedback an uns, schreibt uns, was habt ihr für Erfahrungen mit Escape Games, Escape Rooms oder sonstigen Spielen. Würde uns extrem interessieren. Oder schreibt uns einfach, was euch auf der Seele liegt. Immer so her damit. So sieht's aus. Und denkt an das Witze-Battle. Ne? Ja, könnt ihr übrigens auch selber Witze schicken. Ne? Ja, da bin ich auch mal gespannt. Ja. Ansonsten kann ich euch nur den Tipp geben, bleibt bis zum Ende dran. Manchmal gibt es noch hinten dran, nach der Outro-Musik, ein paar Einblicke in eventuelle Vorgespräche. Wir schneiden ja hier nichts, deswegen ist da eigentlich nichts aus der Sendung zu erwarten. Genau, und René ist ja so professionell, da ist eigentlich kein Material für Outtakes da. Eine Stunde bin ich eine Maschine, Stefan. Ich bin doch keine Maschine. Nein, okay. Ja. Also vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Danke dir, René. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und alles Gute. Ja, macht's gut. Bis demnächst. Genau. Tschüss. Tschüss. Und jetzt die Outtakes. Ey, läuft bei dir. Mein Gerät läuft auch. Mein Gerät läuft auch. Preise und Tickets, das habe ich doch gesucht, ey. Ja, habe ich auch rausgesucht. Hast du? Perfekt. Selbstverständlich. Dann brauche ich doch gar nicht deine Arbeit hier machen. Dann kann ich doch meinen Laptop zuklappen. Seit wann machst du meine Arbeit? Das verstehe ich nicht. Oh, sorry. Warte mal. Wenn ich ein bisschen nasal spreche, dann ist das meine neue Stimme. Nicht wundern. Deine neue Stimme, das ist gut. Meine neue Stimme, ja. Vielleicht ist sie ja besser als die alte. Mhm. Mhm. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, was zu trinken hast du? Auf Toilette warst du auch nochmal Pipi machen? Eins davon war ich, das andere nicht. Also Pipi machen kommt noch. Ja. Pipi mache ich während des Songquiz. Ich weiß ja, wie viel Zeit ich habe. Ist ja eine Live-Sendung, ne? Nee, Andi, du hast noch nicht was rausgepiept. Da war das Piepen auch angenehmer. Ja, ich nehme Feedback natürlich ernst, das weißt du doch. Habe ich mir sofort verinnerlicht. Super. Okay, welche Folge haben wir, René? Kurze Quiz. Folge 26. Na gut, ausnahmsweise. Na? Ich bin bestens vorbereitet. Mal gucken, ob du es in einer Stunde auch noch sagst. Ja. Ne? Wenn ich andere Themen anspreche hier. Ja, das ist halt auch echt doof, wenn man vom Schnitt immer blöd dargestellt wird. Weil letztendlich, du hast in deinem Leben jetzt schon jeden Buchstaben gesagt und ich kann jedes Wort für dich zusammenschnippeln. Mhm. Ja? Ich wundere mich immer, ich denke immer, hä? So einen Unsinn habe ich doch gar nicht erzählt. Genau. Ich drehe mal meine altmodische Sanduhr um. Bin so aufgeregt, weißt du? Ja, Wunderbärchen. Das war ja wieder fast mal eine Punktlandung, ne? Was? Sag mal, geht deine Sanduhr wieder nach Ostsee oder was? Ich kann dir sagen, was auf meiner Uhr drauf ist. Also die muss feucht geworden sein. Ey, meine Uhr ist bei eine Stunde 20. Was hast du? Du hast mir eine WhatsApp-Nachricht während der Sendung geschickt. Ja. Das ist doch alles abgekatert gewesen. Was soll denn der Scheiß? Ach stimmt. Jetzt, wenn du es sagst. Genau an der Stelle. Nee, aber du hast nicht drauf reagiert. Ist ja witzig. Ja. Nee, weißt du, was ich mache? Während der Sendung vergesse ich das Handy. Genau. Als würde es gar nicht geben. Ja. Nee, weißt du, was ich mache? Ich lade einfach aus dem Internet so ein Sound-Handy-Geräusch runter ja, und genau. lege es auf deine Spur. Und schon kriege ich ein Mittagessen. Nein. Ja, wir gucken Mittagessen mal. Meiner Wahl, aber. Ja, gut. Du hast mir das nie gesagt, dass das so eine Geräusche macht. Nee, aber siehst du, das war mir gar nicht bewusst, dass ich so clever bin, so ausgebufft, dass ich dich damit konfrontiere in der Sendung. Und dann dir noch eine Nachricht schicke, damit es noch provoziert wird, das Handygeräusch. Ist ja geil. Ich bin stolz auf mich. Ja, doch, bin ich. Stefan, ich muss dir was sagen. Ja. Mir ist heute eine Blombe rausgefallen. Dir ist heute eine Blombe rausgefallen? Das hat man gehört. Das hat so geheilt. Nee, nicht während der Sendung. Ach so. Ja, ich habe jetzt einen hohen Schaden. Hört man? Ja. Nee, echt jetzt, ja? Auf Arbeit? Ja. Eine Plombe, also keine noch so eine alte. So eine alte, ja, so eine richtig alte. Ein bisschen traurig bin ich schon, die hat jetzt fast 30 Jahre gehalten. Na und bringt Vanessa ein bisschen Zement mit dann, oder? Na, mal gucken. Nee, da gehst du morgen mal zum Zahnarzt. Wir fixen das ja alleine. Muss man doch nicht, muss man ja sofort zum Zahnarzt? Naja, ist ja, wenn sie rausfällt, ist ja ein Hohlraum, ist ja blöd. Verstehst du? Das ist wie so eine kleine Höhle jetzt. Nee, ich hatte eigentlich gedacht, wir machen vorneweg ein bisschen lockeren Talk, wie es eben so geht. Ach und dann so. Wollte ich das eigentlich dir schon da erzählen. Na, aber warum sagst du nichts? Da hätte ich doch Rücksicht genommen. Weißt du, hätte ich dich nicht so gedisst oder so. Mir war das unangenehm. Ich wollte außerdem nicht wie so ein Waschlappen dastehen, dass ich jammere. Das tut mir jetzt echt leid, René. Ich spüre aber auch keine Schmerzen, muss ich dazu sagen. Ach so, okay. Ja, alles gut. Naja. Wer weiß, ob da eine Blombe notwendig war damals. Ich war ja relativ jung. Da lässt man ja alles mit sich machen. Richtig. Ja, jetzt kommt natürlich da eine Füllung rein einfach. Ja, Vanessa guckt sich das heute dann mal an. Ja, also ist gut, wenn man eine Freundin hat, die Zahnarzthelferin ist, ne? Ja, ich bin gespannt. Eigentlich hätte sie das sehen müssen, als sie mich im Podcast kontrolliert hat. Hätte sie eigentlich schon sehen müssen, dass die Blombe nicht mehr lange macht. Beim Check-up vom Podcast, ja. Nein, bei der, wo wir beim Zahnarzt waren, bei dem Podcast. Ach so. Da war noch nicht, aber hätte man ja sehen können, dass sie nicht mehr lange macht. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das erwarte ich dann eigentlich schon von einem Profi, dass der da reinguckt und sagt, das wird wohl nicht mehr lange halten. Ja, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Aber wie gesagt, mach ein bisschen, wie ist das neue? Eine Füllung ist es, ne? Neuerdings, dieses weiße Zeug. Die machen ja keine. Ja, das musst du bezahlen. Das kostet 50 Euro für einen Zahn. Ja, weil die Krankenkasse nur die Hälfte bezahlt. Ach, kostet es sonst noch mehr? Ja, klar. Und es kommt auch Material drauf. Amalgam machen die für lau rein. Amalgam dürfen sie nicht mehr reinmachen. Echt? Ja. Also, ich glaube, wenn du sagst, du willst es, dann kann es schon sein, aber viele Zahnärzte machen das nicht mehr. Und wenn okay. Es gibt für bestimmte Personengruppen mittlerweile Verbote. Zum Beispiel, wenn du schwanger bist, darfst du keine Amalgam-Blume kriegen. Das kann mir nicht passieren. Also, ich bin ja wirklich froh, ich merke jetzt, wie sich so ein Krankheitsthema in die Länge zieht, dass wir das nicht während der Sendung besprochen haben. Übrigens, für dich zur Info, ich habe nächste Woche einen Termin mit Olli. Schon wieder? Gehst du geocachen? Nee, ich zeige ihm ein bisschen Videobearbeitung. Ach echt, ja? Damit seine YouTube-Videos peppiger werden? Ja, noch besser werden, ja. Okay, cool. Im Moment sind die manchmal schwer zu ertragen, aufgrund der Bildqualität. Möchte nicht, dass das seinen Weg irgendwann findet. Okay. Ich weiß nicht, der ist größer als ich, das weißt du. Genau, geht doch mal zusammen in ein Escape Room. Das könnte böse für mich ausgehen. Genau. Nee, da Escape Room, ja stimmt. Wäre da auch eine Idee. Ja. Gut, sollen wir jetzt die Geräte ausschalten? Jetzt schalten wir die Geräte aus. Ich drücke jetzt auf Stopp. Tja, und nun? Irgendwas ist doch immer. Der Podcast mit René und Stefan.